2 Corinthians 5. Therefore, being always of good courage and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. 2. Korinther 5, Vers 6. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir, während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. For we walk by faith and not by sight. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. We are of good courage and say, wir sind aber, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Verse 10. Here's a great verse. Nun Vers 10, ein großartiger Vers. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Notice these words. Beachtet diese Worte. Wir must müssen all alle every one of us jeder einzelne von uns. Like you know when a woman gets pregnant, wie ihr wisst ja, wenn eine Frau schwanger wird, there's no way of avoiding that day. Da gibt's keine Möglichkeit, diesen Tag dann irgendwie right? zu vermeiden. How many women here have had a child? Wie viele der Frauen hier right? haben schon there's mal ein just Kind no, bekommen? It's coming, right? So man weiß, I mean, das Kind kommt, es wird is, things coming out. Das, one das way Kind or another, wird kommen. Es kommt right? die eine oder andere disappear. Raus. You're headed for that und du richtest hospital dich room aus. And you're headed for that delivery day. Und du richtest dich aus auf dieses Spitalszimmer und auch auf diesen Tag der Geburt. And the same thing here. Dasselbe gilt hier. There's no way of avoiding it. Es gibt keinen Weg, wie wir das vermeiden we können. We are on a straight line for the judgment seat. Wir bewegen uns auf einer geraden Linie hin auf no den, way zum around Richterstuhl. It. We're headed right toward it. Das kann man nicht vermeiden. Wir bewegen uns genau dorthin. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. So that each one, damit jeder, wow, everyone, each one, jeder einzelne, may be recompensed for his deeds in the body. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. According to what he has done, whether good or bad. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Now this good or bad is according to God's standard, not ours. Und dieses Gut oder Böse, das richtet sich nach dem Standard Gottes, nicht nach unserem Standard. And that good means God's will. Und dieses Gute bedeutet der Wille Gottes. And the bad, und das Böse, may mean good. Kann vielleicht gut bedeuten. Could be something good that's not God's will. Das könnte vielleicht etwas Gutes auch sein, aber nicht im Willen Gottes. Right? You understand? Versteht ihr das? Whether good or bad, ob gut oder böse, according to God's standard. Gemäß dem Standard Gottes. Right? When Saul spared the Amalekites, als der Saul zum Beispiel die Malachiter verschonte, everyone would say, well, that's good. Da würde jeder sagen, na das war gut. And God said, that's bad. Aber Gott hat gesagt, nein, das and war schlecht. Saul spared Agag, und der Saul hat auch den Agag verschont, den König der Amalekiter. And Samuel said, und der Samuel hat that's gesagt, bad. Das ist schlecht. And Samuel took his sword out and he executed him. Und der Samuel hat sein Schwert dann gezogen und hat ihn hingerichtet. Doing God's will, this is why Saul lost the kingdom. Also den Willen Gottes tun. Deshalb hat der Saul sein Königreich dann because verloren. To obey is better than sacrifice. Weil zu gehorchen ist besser als Opfer zu bringen. 1 Samuel 15, 22. 1. Samuel 15, 22. To obey God's will, Gottes Willen zu gehorchen, is better than sacrificing something good to God. Ist besser als etwas Gutes zu Gott hin zu opfern. So we're going to appear before the judgment seat. Also wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi like erscheinen we said müssen. Last week, so wie wir es letzte Woche it's gesagt eternal. Haben. Das ist dann ewig. Now my mathematics were a bit confused last week. Nun, diese mathematischen Anstellungen, diese just for the record. Also das war ein wenig verwirrend. I just gotta say this one more time. Ich muss das noch einmal sagen. If you could imagine how far 1 trillion millimeters would go. Also wenn ihr euch vorstellen könntet einmal, wie weit so eine Zahl, eine 1 mit diesen Milliarden von Nullen dran ist. No, just 1 trillion millimeters. That's also it. Eine Billion Millimeter. Yeah. Okay. How eine far Billion would you think that would go? Was glaubt ihr, wie weit das eben reichen würde? Probably from here to Graz or something, right? Vielleicht von hier bis Graz hinunter. I don't know. You know, Innsbruck or something. Oder bis Innsbruck vielleicht. And yet it goes around the world 25 times. Und dennoch, das geht 25 Mal um die Welt herum. A trillion years in eternity. Eine Billion von Jahren in der Ewigkeit. Is only the beginning. Das ist bloß der Anfang. It's still something that we can measure. Und das ist immer noch etwas, was wir abmessen können. And yet eternity is immeasurable. Aber die Ewigkeit ist nicht zu berechnen. So when we lose something at the judgment seat, also wenn wir da etwas verlieren am Richterstuhl, we lost a lot. Dann haben wir viel verloren. Turn to 1 Corinthians 3. Blätter zum 1. Korinther 3. Yesterday in the discovery class, gestern in der Discovery Klasse, we talked about Luke chapter 6. Haben wir über Lukas 6 gesprochen. About building your house upon a rock. Wo die Rede ist vom Haus bauen auf einem felsigen Grund. And I made this comment at the end. Und ich habe dann folgenden Kommentar am Schluss abgegeben. Struck me as the students were sharing. Und das hat mich berührt, während eben die Studenten auch etwas mitgeteilt haben. That I brought the wrong book. Oh, I brought the right one. That the house that's built on a rock. Nämlich dass das Haus, das auf felsigem Grund gebaut wird. It says to dig deep. Da heißt es, es ist tief gegraben worden, weil Christus ist der Fels. And I thought about this a lot as I went home. Und ich habe viel über das nachgedacht beim Nachhausefahren. And I wanted to share this, but I thought, no, we'll do the judgment seat. Und ich wollte eigentlich über das sprechen, aber dann habe ich mir gedacht, nein, sprechen wir über den Richterstuhl Christi. And then I took out my favorite commentator. Und dann habe ich da meinen Lieblingskommentator zur Hand genommen. And he says this. Und der sagt da Folgendes. He says that as we, I'll comment in a moment. 1 Corinthians 13, I have to read a verse first. Also zunächst lese ich einen Vers vor aus 1. Korinther 3. Verse 12. Vers 12. If any man builds on the foundation, wenn dann aber jemand auf dem Grund baut, but go back to verse 11. Gehen wir zuerst zum Vers 11. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Now, welcher ist any Jesus man, Christus. If any man, wenn aber jemand, if any man, wenn aber irgendjemand, right, each of us will stand, also jeder einzelne von uns wird dort stehen, before the judgment seat. Vor dem Richterstuhl Christi. Now here, if any man builds on the foundation, wenn aber jemand auf dem Grund baut, with gold, silver and precious stones, zwar Gold, Silber, kostbare Steine, wood, hay, straw, Holz, Heu, Stroh, each man's work will become evident. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. For the day will show it, because it is revealed, it is to be revealed with fire. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. And the fire itself will test the quality of each man's work. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. And here's our verse. Nun kommt unser Vers. If any man's work, wenn jemandes Werk, which he has built on it, remains, bleiben wird, das er darauf gebaut hat, he will receive a reward. So wird der Lohn empfangen. And that reward is eternal. Und dieser Lohn ist für alle Ewigkeit. Wow. An eternal reward. Ein ewiger Lohn. We don't get temporal rewards at the Bema Seat. Wir bekommen keine zeitlich begrenzten Lohn. We've read in 1 Peter last week that our inheritance, im 1. Petrus haben wir letzte Woche gesagt, unser Erbe ist es. Cannot fade. Das kann nicht verbleichen. It cannot be defiled. Es kann nicht vergänglich sein. And it cannot decay. Und es kann auch nicht verrotten. It is eternal. Es ist ewig. So this reward I receive at the Bema Seat. Also dieser Lohn, den ich am Richterstuhl erhalten werde. And the word Bema is the Greek word. Und das Wort Bema ist eigentlich das griechische Wort. For those who are new, the Bema Seat means the judgment seat. Für die, die neu sind, dieses Wort Bema spricht when vom we Richterstuhl. Get a reward, so wenn wir dort einen Lohn empfangen. And this reward isn't some piece of gold, you know, like wow. Und das ist nicht bloß ein Stück Gold, ein a gold glass from the Lord. Wie wenn wir sagen würden, schau dir das Glas an, ein goldenes Glas vom Herrn. Wasn't it worth suffering for Christ? War das denn nicht wert, dass wir gelitten haben für Christus? Look, and there's John Huss. Schau mal, da ist der Johannes Huss. You got burned at the stake. Du wurdest doch am Scheiterhaufen verbrannt. What's your reward? Was hast du für einen Lohn erhalten? A bigger glass. Noch ein größeres Glas. Oh, awesome. Ah, wunderbar. It's not going to be some piece of material. Es wird kein Stück. It's going to be privilege. Irgendein Material sein. Es wird ein Privileg it's sein. Going to be eternal privilege. Ein ewiges Privileg. It's going to be eternal access. Es wird ein ewiger Zugang sein. To the government of Christ. Hinein in die Regierung von the Christus. The reward will be Jesus himself. Und der Lohn selbst wird Jesus sein. And not everything that Jesus will do for eternity will be with everybody. Und nicht alles, was Jesus für die Ewigkeit vorbereitet, wird für jeden da sein. We're going to have a kingdom. Wir werden ein Königreich haben. That is everlasting. Das alle Zeit andauern wird. And the government will sit on his shoulders. Und die Regierung, die Herrschaft wird auf seinen Schultern ruhen. Jesaja 9:6. A son is given. Ein Sohn ist uns geschenkt. And the government will sit on his shoulders. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. And he will be spending intimate time with his government. Und er wird eine sehr persönliche Zeit mit seinem Team, mit seinem Regierungsmannschaft verbringen. And if you suffer with me, you will reign with me. Wenn ihr mit mir leidet, werdet ihr auch mit mir regieren. But the whole awesomeness about reigning. Aber das ganze Wunderbare bei diesem Herrschen und Regieren. Is to be close to Jesus. Ist, dass man nahe bei Jesus sein wird. And we will all be in his presence. Wir werden alle in seiner Gegenwart sein. Of course, we will all enjoy him. Wir werden ihn alle, werden ihn alle genießen sozusagen. But the Lord said, aber der Herr hat gesagt, one will be on the right side and one will be on the left. Einer wird zur rechten sitzen, einer zur linken. And my Father will decide who they are. Und mein Vater wird bestimmen, wer das sein wird. Could you imagine those two guys? Könnt ihr euch die zwei vorstellen, die we're neben ihm sitzen? Thinking, oh man, come on! Wir erstaunt sein, wenn wir you so, wow, two guys, come on! Wow, awesome! Wunderbar, wunderbar. For all of eternity, für die ganze Ewigkeit, reigning with Christ, mit Christus herrscht. Wow, wow. So here we are. We're at the Bema seat, like last week. Also da sind wir nun vor dem Richterstuhl, so wie es letzte Woche auch war. You know, just to imagine what it might be like. Einfach um sich vorzustellen, wie es dort aussehen könnte. You know, we're waiting in some kind of a line or something. The Lord is taking person after person. Wir warten da sozusagen in einer Schlangenlinie und der Herr spricht mit einer Person nach dem anderen. You know, I can imagine that churches kind of go together. You know. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Gemeinden gemeinsam vortreten. And there we go, and we're kind of nervous, you know. Und dann gehen wir weiter und wir sind ein wenig nervös. You know, we're watching people come out. One guy is shining like, yeah, yeah. Und wir sehen, wie die Leute da rauskommen und einzelne sie glänzen im Gesicht. His face is glorious. Ihr Angesicht ist ganz herrlich. And everybody's giving them the high five. Yeah. Jeder sagt jawohl. You won! Awesome! Wow! Yeah! Wunderbar. This guy's dancing and dancing. Und die tanzen und singen. I got it! I won! Ja, ich hab's geschafft. I overcame! Ich habe überwunden. Ja. No one can take it from me. It's mine. Niemand kann mir das mehr wegnehmen. Das gehört by mir. His grace. Durch seine Gnade. And then someone else comes out. Und dann kommt jemand anderer it was raus. All fire. Und das war alles Feuer. It was all wood, hay and stubble. Aber es war nur Heu, Stroh und everything Stubble. Got burned up. Alles wurde verbrannt. And he comes out of course happy. Und er kommt raus, ja, sicherlich glücklich, dass er im Himmel ist. But sad. Aber auch traurig. Sad that he didn't respond to God's grace. Traurig, dass er nicht auf die Gnade Gottes reagiert hat. He didn't build on the foundation. Er hat nicht auf diesen Untergrund gebaut. And that foundation is grace and truth. Und dieser Untergrund ist die Gnade, right? Und die Wahrheit. John 1:16. Johannes 1:16. The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. Vers 17. But grace and truth came by Jesus. Aber die Gnade und die Wahrheit wurden durch Jesus Christus. And now watch this. This commentator said this. Folgendes. Dieser Kommentator sagt this folgendes. This says to me. Das sagt mir. That ministers of the word. Dass die Diener des Wortes. Here it is. Must dig deep in the scriptures. Dass die einfach tief hineingraben müssen in der Schrift. And mine out precious gold. Und dass die kostbares Gold da herausholen müssen. Silver and jewels. Und Silber und Juwelen. And then build these truths into the lives of people. Und diese Wahrheiten dann hineinbauen müssen in das Leben von anderen Menschen. Is it something that I can build a Christian house, ist es nicht so, dass wir ein christliches Haus bauen but können? It's not on the rock. Aber es steht nicht auf dem it Felsen. Only appears to be on the rock. Es scheint nur so auf diesem Felsen yeah, zu sein. Rock is down there somewhere. Ja, I know it's in the area. Dieser felsige Untergrund, der ist da unten, ich weiß, der ist da irgendwo. But I never dug deep enough. Aber ich habe niemals tief genug gegraben. I built a house. Ich habe ein Haus gebaut. On the law. Aber auf dem Gesetz. If we build on the law, wenn wir auf dem Gesetz bauen, we are building on the wrong foundation. Dann haben wir den falschen Untergrund. And you can build a house quickly on externals. Und du kannst ein Haus sehr schnell bauen, wenn es um das Äußere nur geht. You know, wood, hay and stubble you can find anywhere. So Holz, Heu und Stroh, das you findest du überall. You could find some right underneath the terrace out there. Ja, wenn du da unter der Terrasse schaust, kind of blows das. In every time someone opens a door. Immer wenn die Tür aufgeht, dann blast ein wenig davon hier rein. You could find some on the curb, some wood, hay and stubble. Findest das da draußen ein wenig Holz, Heu, probably Heu, could Stroh. Find some in this pulpit. Look. Vielleicht sogar da unter stubble! Der Stubble. Das ist zum Beispiel so ein Mist. You could find it anywhere. Du findest das überall. Wood, hay, stubble. Also Holz, Heu und Stroh. I could find some down there. Vielleicht da unten, da kann ich auch was finden. Probably in my pocket. Vielleicht in meiner Tasche. If I dig deep enough, yeah. Wenn ich da weit genug hineingrabe. Stubble. Da, das ist so. Ja. But try to find a diamond. Aber versuche mal einen Diamanten zu finden. Try to find a piece of gold laying around. Versuche mal ein Stück Gold irgendwo zu try finden. Try to find a precious stone. Oder kostbare Steine. You gotta dig deep. Da musst du tief graben. And we've gotta dig. Und wir müssen graben. Because each of us will stand there. Weil jeder Einzelne wird fort. I want to be a student of the word. Ich möchte ein Studierender des Wortes sein. I don't want to be a superficial hearer. Ich möchte kein oberflächlicher Hörer sein. Who thinks he knows everything? Der glaubt alles zu wissen. And doesn't know anything. Und eigentlich aber nichts weiß. 1 Corinthians 8:2. 1. Korinther 8:2. If I think I know something, I don't know anything like I should. Wenn ich glaube etwas zu wissen, dann weiß ich eigentlich noch gar nicht so, wie ich es wissen sollte. I know that. Ach, das kenne ich schon. I've heard about the judgment seat since I was in kindergarten. Ja, seit ich im Kindergarten bin, höre ich von diesem Richterstuhl. Really? Wirklich? I'd like to be in back of you when you go in. Ja, ich möchte gern hinter dir sein, wenn du dort hineingehst. Where is the fear and trembling? Wo ist da Furcht und Zittern? Philippians 2:13. Philipper 2:13. Where is the fear and trembling? Wo ist da die Ehrfurcht und Zittern? Where is the working out my salvation in fear and trembling? Wir sollen unsere Errettung durch Ehrfurcht und Zittern heraus hervorbringen. We've got to dig deep. Wir müssen tief graben. So that we have a ministry of grace and truth. Dass wir einen Dienst der Wahrheit und der Gnade haben. Because anything else will be burned up. Weil alles andere wird im Feuer vergehen. Let's read on. Lesen wir da weiter. Let's read 15 again. If any man's work is burned up, nochmals Vers 15. He will suffer loss. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. But he himself will be saved. Er selbst aber wird gerettet werden. He won't go to hell, he'll be in heaven. So er wird nicht in die Hölle kommen, er wird im Himmel sein. Yet, so as through fire. Doch so wie durchs Feuer. The only thing that's going through the bema seat. Das einzige, was vor dem Richterstuhl Bestand hat, is grace and truth. Ist Gnade und Wahrheit. And if we didn't dig deep, und wenn wir nicht tief gegraben haben, if my life is not a revelation of grace and truth, wenn mein Leben nicht eine Offenbarung von Gnade und Wahrheit if ist, if I'm superficial and just living by love those who love you. Wenn ich einfach oberflächlich bin und nur nach dem Grundsatz lebe, ich liebe die, die auch mich lieben. Someone will be friendly to you. Ja, sei freundlich, jemand anderer wird auch freundlich just sein dir gegenüber. Do what they do. Mach einfach das, was sie auch tun. Lift your hand sometimes and wave it. Someone will think you're spiritual. Manchmal heb auch deine Hand und beweg sie so, die Leute werden glauben, du bist try geistig. To do your best. Versuch einfach das Beste dazu geben. And God helps those who help themselves. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. You know, these kind of principles. Also diese Arten von Prinzipien meine ich. Just do the best you can. Also mach einfach das Beste, das du kannst. And God will accept it. Gott wird das schon akzeptieren. Go to 1 Corinthians 1. Geh zu 1. Korinther 1. Verse 18. Vers 18. For the word of the cross is foolishness. Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit. To those who are perishing. denen, die verloren gehen. Keep your finger there. Now go back to verse 18 of chapter 3. Haltet den Finger dort und geht zurück zum Vers 18 des Kapitels 3. Let no man deceive himself. Niemand betrüge sich selbst. If any man among you thinks that he is wise in this age. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt. And I'm sure that there's a few here. Ich bin mir sicher, dass einige hier sind. He must become foolish. So werde er töricht. He must become foolish. So werde er töricht. Take that home and chew on that for about 6 months. Nimm das einmal mit nach Hause und denk 6 Monate drüber and nach. And dig and dig and say, God, what does that mean? Und grab drüber, grab nach und frag Gott, was bedeutet denn das? I must become foolish. Ich muss töricht werden. So that he may become wise. Damit er weise werde. For the wisdom of this world is foolishness before God. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. And we adapt the wisdom of the world. Und wir adaptieren die Weisheit der Welt. And that's wood, hay and stubble. Und das ist es. Das ist Holz, Stroh und Heu. And when we go in before the Lord, wenn wir da reingehen vor dem Herrn, any wisdom from the world that is in our life is going to be burned up. Jede Weisheit der Welt, die in unserem Herzen vielleicht ist, die wird einfach verbrannt werden. Verse 19. For the wisdom of this world is foolishness before God. Vers 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. For it is written. Denn es steht geschrieben. He is the one who catches the wise in their craftiness. Der die Weisen fängt in ihrer List. And again, the Lord knows the reasonings of the wise that they are useless. Und wieder. Der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Go back to first chapter 1. Geht zurück zum Kapitel 1. Verse 18. Vers 18. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. But to us who are being saved, it is the power of God. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. For it is written. Denn es steht geschrieben. I will destroy the wisdom of the wise. Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten. This is natural thinking. Da ist natürliches Denken gemeint. Right? Humanism. Humanismus. Man is good. Der Mensch ist gut. Man can figure out a way to solve everything. Der Mensch weiß schon, wie er all das lösen kann. And the cleverness of the clever I will set aside. Und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Where is the wise man? Wo ist der ein Weiser? Where is the scribe? Wo ein Schriftgelehrter? Where is the debater of this age? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Has not God made foolish the wisdom of the world? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Watch this verse. Und nun beachtet den diesen For Vers. Since in the wisdom of God, denn weil in der Weisheit Gottes, the world through its wisdom did not come to know God. Die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. That was the wisdom of God. Das ist die Weisheit Gottes. The wisdom of God said, nämlich die Weisheit Gottes sagt, that man will not come to know me through his own wisdom. Der Mensch wird mich nicht durch seine eigene Weisheit erkennen können. You wonder why people don't believe? Fragt ihr euch, warum Leute nicht you glauben? You can't come to God in your own wisdom. Du kannst nicht zu Gott kommen in deiner eigenen Weisheit. John 6:44. No one comes to the Father. Johannes 6:44. Niemand kommt zum Vater, unless the Father draws them. Außer der Vater zieht ihn. He'll draw anyone who comes through the cross. Aber er wird jeden ziehen, der vor das Kreuz kommt. God was well pleased. Und Gott hat es wohlgefallen. Through the foolishness of the message preached. Durch die Torheit der Predigt. To save those who believe. Die Glaubenden zu erretten. For indeed Jews ask for signs. Und weil denn Juden Zeichen fordern, and Greeks search for wisdom. Und Griechen Weisheit suchen. But we preach Christ crucified. Predigen wir Christus als gekreuzigt. To Jews a stumbling block. Den Juden ein Ärgernis. And to Gentiles foolishness. Und den Nationen eine Torheit. But to those who are called, den Berufenen selbst both aber, Jews and Greeks, Juden wie Griechen, Christ, the power of God and the wisdom of God. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? Christ crucified. Der gekreuzigte Christus. God becomes man and goes to a cross. Gott wird Mensch und geht ans Kreuz. What does that mean? Was soll denn das nun? Right, look at the cross and what do you see? Ja, genau. Schau dort aufs Kreuz und was siehst du dann? Humiliation, Demütigungen. Weakness, Schwachheit. Nothing. Nichts. Look closer. Na, schau genauer. And you'll see the power of God. Und du siehst die Kraft Gottes. You see meekness. Du siehst Sanftmut. And love. Du siehst Liebe. And justice. Und Gerechtigkeit. And righteousness. Und Recht. And gentleness. Und Sanftmut. And joy. Und Freude. Deep in the spirit. Ganz tief im Geist. You see all the characteristics of Christ. Du siehst all die Charakteristika von Christus. We preach Christ crucified. Wir predigen Christus als this gekreuzigt. Is the rock. Das ist der Fels. That I've got to dig. Nach dem ich suchen muss. This is the rock. Das ist dieser felsige Untergrund. I've got to search the scripture. Ich muss in der Schrift danach suchen. I've got to build my life on the scripture. Ich muss mein Leben auf der Schrift aufbauen. But scripture that's planted on the rock. Aber Schrift, die auf diesem felsigen Untergrund ruht. Because I can build my life on the scripture. Weil ich kann auch mein Leben auf der Schrift aufbauen. But on another foundation. Aber ein anderes Fundament dabei that's haben. Not Christ. Nämlich nicht Christus. And that's what 1 Corinthians 3 is all about. Und darum geht es in 1. Korinther 3. There was a lot of preachers back then. Es gab damals sehr viele Prediger. A lot of ministers. Sehr viele Dienende. And Paul said in Philippians 2. Und der Paulus spricht davon in Vers 21. He said they serve themselves. Sie dienen sich selbst. And not the interests of Christ. Aber nicht den Interessen von Christus. When we stand before the Lord, it's going to be awesome. Und wenn wir vor dem Herrn stehen werden, das wird einfach wunderbar sein, erstaunlich. I'm next. Oh, ich bin der Nächste. Pastor Rob's going in next. Der Pastor Rob ist der Nächste, der reingeht. I know that. Ich weiß das. Pastor Rob's going in next. Oh der my Pastor gosh. Rob geht als Nächster rein. Oh, oh boy. Oh. I knew this day was coming. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. I know, I'm next. Ich weiß, ich bin der Nächste. Okay, step right in. Okay, tritt ein. Oh boy! Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! Oh, oh Lord! Hallelujah! Oh Herr, Hallelujah! Keep going! Oh Lord! Oh Lord! Oh here you are! Oh Herr, da bist du. Oh, relax. Ich versuche mich zu entspannen. Oh, Lord, I can't help but be nervous. Oh, ich schaff's nicht. Ich bin so nervös. I preached on this message so many times. Ich habe diese Botschaften so oft gepredigt. I never thought I'd really be standing here before you. Ich habe nie daran gedacht, dass ich wirklich einmal vor dir da stehen werde. You have a heart attack, Lord, help me. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Herr, hilf mir. Okay. Oh, let the fire go, Lord. Oh, aber das Feuer. Help something's last. Ich hoffe, dass da irgendwas überbleibt. Okay. Oh Jesus. Oh Jesus. There we are. Und da stehen wir. Wouldn't it be awesome? Wäre das nicht wunderbar? We come out of there. Wir kommen von dort raus. Of course some things are burned up because all of us are human and na, sicherlich, es sind auch viele Dinge verbrannt, weil wir sind alle Menschen. But some things made it through. Aber etwas ist da geblieben. Something's übergeblieben. Made it through. Irgendwas and ist da übergeblieben there, davon. Like, praise the Lord! Und wir kommen da raus und wir sagen, wow. I won! Ich habe gewonnen. I'm going to come out like this. Und manche werden vielleicht rauskommen. I'm going to come out like this. Oder ich werde so rauskommen. Bummer! Bummer! Everyone's going to go, oh my gosh, Pastor Rob didn't get a reward! Oh, die werden sagen, oh, der Pastor Rob hat keine Belohnungen erhalten. I'm going to say, bummer, man! Oh. It was great! Es war wunderbar. Oh yeah! Großartig. We won! Ja, wir haben gewonnen. Some of the things anyway. Zumindest einiges der Dinge. And imagine the joy. Und stellt euch diese Freude imagine vor. We come out of there. Stellt euch vor, wir kommen da raus. And things made it through. Und es sind Dinge bewahrt geblieben. Und das sind Diamanten. And they were jewels. Das waren Juwelen. And we're there. Und wir stehen da. And it's eternal. Und das ist für alle Ewigkeit. It's not 10 years. Das ist nicht für 10 it's Jahre. Not 100 years. Nicht für 100 Jahre. It's not a trillion years. Nicht für eine Billion Jahre. It's eternal. Das ist für die Ewigkeit. Wow. We were on the foundation. Wir waren auf diesem Fundament. My life was lined up with grace. Mein Leben, das ging einher mit Gnade and truth. Und mit Wahrheit. There was no boasting. Es gab kein Rühmen. If I can boast, wenn ich mich rühmen kann, I'm not on the foundation. Dann stehe ich nicht auf diesem Fundament. 1 Corinthians 3. 1. Korinther 3. And there it is, 1 Corinthians 3. This is God's mind, verse 21. Vers 21. So then let no one boast in men. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. All things belong to you. Denn alles ist euer. There's no boasting. Es gibt kein Rühmen im Fleisch. I know I'm lined up. Ich weiß, dass ich da mit dem if everything I do gegangen bin, wenn ich alles, was ich mache, brings glory to him. Ihm die Ehre gibt. And that means when I study the scripture. Und das bedeutet, dass wenn ich die Schrift studiere. There's not one verse in the scripture. Dass es da nicht einen Vers gibt. That is telling my flesh to do anything. Der meinem Fleisch etwas sagt, dass es tun soll. Scripture was written to my spirit. Die Schrift ist für meinen Geist geschrieben it's worden. It's written to the new creation. Sie ist geschrieben worden für die neue Schöpfung. Not to the flesh. Nicht für das Fleisch. And I've got to dig deep. Und ich muss tief graben. Because if I don't, weil wenn ich das nicht mache, I will read hundreds of verses, dann werde ich hunderte von Versen and lesen. I will apply them to me. Und ich werde sie für mich anwenden. And I will execute them in the power of the flesh. Und ich werde sie in der Macht des Fleisches ausführen. And think I'm thinking I'm doing okay. Und ich werde mir denken, wow, das mache ich schon in Ordnung. Husbands, love your wives. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen. Okay, I love my okay, wife. Okay, ich liebe meine Frau. Sure, that's not so bad. Okay, das ist nicht so schlimm. I can love my wife. Ich kann meine Frau schon lieben. I'm next. I loved my wife. Also ich bin der nächste. Okay. Ich habe ja meine Frau geliebt. Jeder weiß. Any questions in there? You guys know I love my wife. Also right? Ihr wisst das, Jungs. Ich habe meine Frau geliebt. I bought her that coat for Valentine's Day, and everybody knows, right? Valentinstag diesen Mantel gekauft. Jeder weiß das, nicht wahr? I'm next, so if I get in trouble, I got witnesses, right? Also ich bin der Nächste, der reingeht, und wenn ich Schwierigkeiten habe, ich habe dann Zeugen. I'm going in next. Okay, here I go. Okay, ich gehe jetzt. Okay, Lord, I'm here. Okay, Herr, da bin ich. I love my wife. Ich habe meine Frau geliebt. I read my Bible. Ich habe meine Bibel and gelesen. You know I prayed. Und du weißt, dass ich and gebetet you know, habe. I was an honest boy. Und du weißt, dass ich ein aufrichtiger you know Mensch all war. The things I did, Lord. Du weißt alles, was ich gemacht habe. I've got a list of all the church services I went to. Ich habe eine Liste, da ist aufgeschrieben, wann ich im Gottesdienst war. And I love my wife, no matter what she says. Und ich habe meine Frau geliebt, ganz gleich, was sie auch gesagt hat. And all of a sudden it's like, Lord, your eyes are getting so bright. Und plötzlich, was ist los? Oh, die Augen, sie glänzen it's so. It's getting hot in here. Oh, das wird ganz heiß hier. And I come out like a burned piece of marshmallow. Und ich komm da raus wie ein verbranntes, was ich was. He didn't believe me. Was? Er hat mir nicht geglaubt. Why? It was all natural. Na, das war alles im Natürlichen. I can't do anything. Ich kann nichts machen. John 15:5. Johannes 15:5. Without me you can do nothing. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. So the only thing that's going to last at the Bema Seat. Also das einzige was Bestand haben wird beim richtigen Sohn. Is what he did through me. Wird das sein was er durch mich hindurch gewirkt hat. I'm here, Lord. Hier bin ich, Herr. I just have waited for this day. Ich habe einfach gewartet auf diesen Tag. And anything I hope there's something I just wanted to walk with you. Ich hoffe, da ist irgendwas Bleibendes. Ich wollte einfach mit dir wandern. I just love to be here. Und ich mag es so sehr, hier I'm zu ready. Sein. Examine my life. Ich bin bereit. Überprüf mein Leben. And whatever he did through me. Was immer er durch mich hindurch gewirkt Lord, hat. I can't love my church. Herr, ich kann meine Gemeinde nicht lieben. But you can. Aber du kannst Lord, das. I can't soul win. Herr, ich kann keine Seelen gewinnen. But you can. Aber du kannst es. Lord, I can't preach. Herr, ich kann nicht predigen. But you can. Aber du kannst es. Lord, I can't minister to children. Herr, ich kann doch keinen Kindern da dienen. But you can. Aber du kannst es. Everything was him. Alles war von it was ihm. Him. Er war es. And this is the cross. Und das ist das Kreuz. The message of the cross says you can't do anything. Die Botschaft des Kreuzes lautet, du kannst alles tun. That's why Christ died. Deshalb ist Christus gestorben. That's the message of the cross. Das ist die Botschaft des Kreuzes. It says your righteousness was so limited. Da heißt es, deine Gerechtigkeit, sie ist so limitiert, that this is what had to happen. Dass das geschehen musste. The message of the cross. Die Botschaft des Kreuzes. I can do nothing. Ich kann nichts tun. But come to Christ. Aber komm zu Christus. That's our foundation. Und das ist unsere and this is fun. Unser Fundament. This is und das macht wonderful auch Spaß. Christianity. Das ist wunderbares Christsein. Except for the person who is convinced. Außer für die Person, die überzeugt that ist, he can do something. Dass er selbst etwas tun kann. Überzeugt davon. I can do this. Ah, das schaffe ich schon. I can love my neighbor like myself. Ich kann den Nächsten lieben, so wie ich mich selbst lieben kann. It's no problem. Ich kann auch vergeben. Das ist give kein me the Problem. Pulpit, I can preach. Das gib mir die Kanzel. Ich kann predigen. I can memorize this Bible in 6 months. Ich kann diese Bibel in 6 Monaten auswendig lernen. This is easy stuff. Das ist ganz simpel. Oh, sure. Ja, sicher. And he's the first one who's gone. Und er ist der Erste, der weg sein wird. But when we dig deep, weil wenn wir tief hinuntergraben, it means there's not a verse in the Bible. Und das bedeutet eben, es gibt keinen Vers in der Bibel, that I'm supposed to implement in my natural. Den ich auf natürliche Weise verstehen sollte. But the proud person, sondern eben der stolze Mensch, reads his Bible, liest seine Bibel, and his first thought is, und sein erster Gedanke, der ihm kommt, ist, I can do this. Ach, das schaffe ich. No, you can't. Nein, das schaffst du nicht. Because God will bring down the wisdom of the wise. Weil Gott wird die Weisheit der Menschen zunichte machen. Amen. Amen. So let's pray. Also beten wir. Maybe we'll be with the Lord even tonight. Vielleicht sind wir noch heute Abend vor dem Herrn schon. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for the word, für dein Wort, that you've given us. Das du uns gegeben hast. Thank you for a foundation. Danke für dieses Fundament. Lord Jesus, we thank you for being that foundation. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dieses Fundament bist. Christ crucified. Christus, der gekreuzigt wird. And Christ resurrected. Und Christus, der auferstanden wird. Grace and truth. Gnade und Wahrheit. Oh Lord, we pray tonight. Herr, wir beten heute Abend, that we would live our lives, dass wir unser Leben so leben, in complete dependence on you. Dass wir völlig von dir abhängig sind. That it's all by grace, so dass alles aus Gnade heraus to live in the truth. Hin zur Wahrheit. We love you and thank you tonight. Wir lieben dich und wir danken dir heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.